Auf der 8. Biennale in Berlin für zeitgenössische Kunst wird unter anderem, wir haben es eben gehört, die Frage gestellt, wie das Berliner Schloss als Kunstort eines Tages in 5 Jahren funktionieren wird oder sollte. Jetzt stellen wir hier ein Fazit die Filme der Woche vor und einer dieser beiden Filme heißt Kathedralen der Kultur und erzählt von 6 großen Kultureinrichtungen, die schon lange funktionieren und zwar ganz gut. Wim Wenders hat große Regiekollegen eingeladen, an dem Projekt mitzuarbeiten und auch selbst einen der Filme gedreht, nämlich den über die Berliner Philharmonie. Und die Gebäude sprechen hier über sich selbst. Unsere Kritikerin Anke Lewicke ist jetzt hier bei mir im Studio. Sie hat die beiden Filme für uns gesehen. Jetzt also erstmal Kathedralen der Kultur. Wie bekommt denn die Berliner Philharmonie ihre Stimme? Ja, das ist Merit Becker und das ist ein raunender Kommentar, den Wim Wenders ihr hier in den Mund legt, wie man das manchmal von ihm kennt. Manchmal ist ja Wim Wenders gerne pathetisch. Und er erkundet eben mit einer 3D-Kamera die Philharmonie und erinnert direkt auch an den Architekten Hans Scharoun. Und sie zitiert ihn immer wieder, Merit Becker. Aber sie zitiert auch zum Beispiel den kleinen Jungen, mit dem man am Anfang durch die Philharmonie läuft, weil sein Vater da als Tontechniker arbeitet. Und dann denkt man da auf einmal, wo ist die Architektur? Anders ist es dann, wenn es richtig in den Konzertsaal geht. Und Merit Becker einem erklärt, wie es zu dieser Aufhebung kam, zwischen Orchester und Publikum. Also da wird es dann wirklich architektonisch und interessant wird es vielleicht auch, wenn die Kamera aufs zeltförmige Dach geht und man dann daran erinnert wird, dass die Philharmonie Anfang der 60er Jahre gebaut wurde und das ganze Umfeld damals ja noch totales Brachland war. Den Potsdamer Platz gab es noch nicht, die Mauer war in der Nähe. Also da kriegt das Ganze dann auch Sinn und Zweck, was ja auch diese 6 Filme leisten sollen, diese Gebäude, diese Markanten in eine Geschichte einzuordnen und auch in eine Kultur, in der sie damals gebaut und entstanden wurden. Es wird hier nicht nur die Berliner Philharmonie in den Fokus gerückt, sondern noch 5 andere Gebäude sind es, die da über sich selbst erzählen. Die Russische Nationalbibliothek in Moskau, das Opernhaus in Oslo, das Centre Pompidou in Paris, The Salk Institute im kalifornischen La Jolla, in dem unter anderem zur Gentechnik geforscht wird. Und auch ein Gefängnis ist dabei, nämlich die Luxushaftanstalt Halden in Norwegen. Ist es nicht eigentlich ziemlich gewagt, so ein Gefängnis als Kulturinstitution zu sehen? Das wird ja gar nicht thematisiert in dem Film, sondern man bleibt einfach da bei dieser Architektur. Und das war so ein Fall, wo ich am liebsten den Kommentar einfach abgestellt hätte. Der Kommentar, das sind einfach der Gefängnispsychologe, was er erzählt. Und da wird es dann sehr konkret. Aber wenn man das Gebäude an sich sieht, dieses hochmoderne, funktionale Gefängnis, dann kriegt man einmal den Eindruck, es ist wirklich ein Gefängnis. Dort sind Menschen eingesperrt. Aber gleichzeitig muss es diesen Menschen ja auch ein Zuhause bieten. Und diese Ambivalenz ist in der Architektur und wie sie gezeigt wird, wirklich drin. Und deshalb hätte man den Kommentar vielleicht gar nicht gebraucht. Und einfach mit den Originaltönen, die dort sind, mit dem Hall, mit dem merkwürdigen Echo, weil ja alles von Mauern umgeben ist oder wenn sich die Gitter immer wieder schließen, ich glaube, dann wäre das viel eindringlicher gewesen. Sollen wir gehen, diesen Film zu gucken? Ja, wenn man sich für Architektur interessiert, kann ich nur sagen, ganz toll ist der Beitrag über die Nationalbibliothek in St. Petersburg. Das ist wirklich eine 3D-Erkundung. Da kriegt man Eindruck einfach von diesen langen Gängen, von diesen Büchern. Und dann spricht die russische Literatur zu uns. Ich finde, das ist eigentlich dieser schönste Beitrag, weil er wirklich eine architektonische Expedition im Film ist. Und da macht 3D auch am meisten Sinn. Unser zweiter Film der Woche heißt »Die 2 Gesichter des Januars«. Den hat der Iraner Hossein Amini gedreht. Ein Thriller, bei dem 2 Männer in Konkurrenz zueinander stehen. Sie haben beide etwas zu verbergen, geraten in ein Intrigenspiel um Macht, Abhängigkeit und Konkurrenz. Wollen wir ein paar Austern essen, Schatz? Der Reiseführer warnt davor, hier Schalentiere zu essen. Dein engstirniger Reiseführer hat bestimmt recht. Man sollte lieber Meeresfrüchte in einer New Yorker Küche essen, als hier am Meer, wo sie jeden Tag frisch sind. Ich wäre sehr gern jetzt in New York. Ach, hör auf. Aber wir dürfen ja nicht mehr nach New York oder sonst wohin in den Staaten, weil Chesters Geschäfte so ein gigantischer Schatz, Erfolg waren. Wir sitzen zu dritt am Tisch und ich bin sicher, Rydell will nicht dein Jammern hören, wie sehr du heimwehst. Lassen Sie sie doch einfach mal in Ruhe. Dieser Film ist eine Patricia Highsmith-Verfilmung und die Romane dieser Autorin werden ja immer wieder gerne verfilmt. Was reizt eigentlich die Regisseure an diesen literarischen Vorlagen? Ja, da ist der Dialog vielleicht ganz schön. Es ist ja ein banaler Dialog und man kann sich auch denken, die Sonne scheint, aber da sind so zwei Männer trotzdem in einem Konkurrenzverhältnis. Man spürt auch, es gibt was zu verbergen. Und ich glaube, das Interessante bei Patricia Highsmith ist immer gewesen, dass sie eigentlich nicht so, wer ist der Mörder, gedreht oder gefragt hat, sondern es geht bei ihr immer um die Perspektive der Täter. Und hier haben wir eben zwei Männer, die beide ein Geheimnis haben und die beide aber auch aneinander was finden, die ein Konkurrenzverhältnis haben, wie sie eben schon gesagt haben, aber die beide auch notorische Lügner sind, die beide eben auch so Identitätsdiebe sind und die arbeiten sich aneinander ab, liefern sich ein Katz-und-Maus-Spiel und das ist ganz elegant inszeniert, nimmt uns mit ins Griechenland der 60er Jahre, jenseits des Massentourismus. Und das Schöne ist, dass diese antiken Kulissen so richtig Sinn machen. Die sind nie pittoresk gefilmt, aber natürlich denkt man an die ganzen griechischen Tragödien und dann weiß man natürlich, die Abgründe dieser beiden Männer sind sehr tief und sehr tragisch. Das klingt nach einer Empfehlung. Die zwei Gesichter des Januars von Hossein Amini und die Kathedralen der Kultur, eine Architekturerkundung von Wim Wenders und fünf weiteren Regisseuren, sind unsere Filme der Woche und beide kommen in unsere Kinos morgen.